on. Das ist wie mit einer Glühbirne. Du musst das schütteln damit, das Mikro schütteln. Genau. Und dann musst du gucken, ob, wenn da was wackelt, dann ist so, es Freunde. Heile. Freunde der Membran. Freunde der guten Laune. Herzlich willkommen, liebe ja, Damen und Herren. Hey. Zur Folge 49. Ah. Wir sind wieder da. Wir haben uns durch den öffentlichen Druck natürlich niederschlagen lassen und uns wieder hingesetzt, natürlich. Und ganz im Ernst, was war letzte Woche los? Ja, Wir haben es in Folge 48 geschafft, das Mikrofon falsch herumzuhalten. Ich habe es mir hinter den Kopf gehalten, tatsächlich. Du hast ja einen Handstand gemacht, warum? Ja, ich dachte, wir werden oft nach. Das ist mal was Neues. Nein, kommen wir gleich zu unserer ersten Rubrik, der. Das Podcast-UFO, Entschuldigung. In dieser neuen Rubrik werden wir uns mit tagesaktuellen Themen beschäftigen, für die wir uns entschuldigen möchten. Sorry für die Flüchtlingskatastrophe. Sorry, dass Super Bowl echt ein rein Scheiß war, weil das einfach auch echt nicht kein gutes Spiel war. Dass der Rosenmontag-Umzug abgesagt wurde. Oh, my bad. Sorry. Krieg in Afghanistan. Mea culpa. Sorry. Und natürlich die letzte Folge, die wir leider wie ein ungewolltes Hündchen leider in den Mülleimer werfen mussten, weil wir es einfach nicht hingekriegt haben, das 49. Mal 50 aufzunehmen. Wir haben da noch Experten dran gesetzt, die konnten auch nichts machen, aber ein Team von CERN, was so ein Taskforce gegründet hat, in so weißen Kitteln, haben die mit drei Gänzlasern so Versuche mit der Folge gemacht. Genau, wir haben extra die Schallplatte dahin geschickt. Wir wissen nicht, ob sie nicht vielleicht untergegangen ist, aber mal vielleicht gucken. Vielleicht. Nicht ausreichend frankiert. Auf jeden Fall. Aber es ist echt kein Scherz. Du hast einfach nur falsch in das Mikro gesprochen. Ich habe falsch ins Mikrofon gesprochen. Ich habe eine Idee. Wir haben deine Nils Bohmer-Folge noch und meine Spur hiervon noch. Wir schneiden die einfach zusammen. Und das möglicherweise, stimmt tatsächlich. Weil beide Folgen waren nicht gut, vielleicht sind die beide zusammen lustig. Genau, bei der Nils Bohmer-Folge hast du deine Spur gelöscht und jetzt ist meine Spur unbrauchbar. Das ist geil, ich glaube, das machen wir. Machen wir Folge 50, ja. Das große Jubiläum. Folge 50, die Mashup-Folge. Oder? Ja. Also es klang, um das mal zu demonstrieren, es klang dann so ungefähr. Wenn ihr jetzt sagt, ach, das klingt auch gar nicht so schlecht, dann kennt ihr nicht die hohen Ansprüche, die wir jeden Tag an unsere eigene Arbeit hier setzen. Die ihr auch irgendwie geschürt habt, weil ihr wollt ja immer gute Audioqualität. Wir wollen mehr, noch besser, noch besser. Wir wollen besser, sie verstehen, wenn wir dabei Zwieback essen. Genau. Ja, die alten Gags. Oh, die alten Gags waren auch nicht schlecht. Aber damit ihr jetzt nicht denkt, ach scheiße, wir haben was verpasst, kommen hier nochmal für euch im Schnelldurchlauf ja, machen wir's die letzten, die besten drei Gags aus der letzten Folge. Vielleicht könnt ihr kein Wort verstehen. Hast du die aufgeschrieben? Nee, überhaupt nicht. Das wirst du schneiden müssen, mein Lieber. Alles klar. Wir müssen uns überlegen, was die besten. Die ich besten, hab die Geschichte erzählt. Dope war dabei, oder? Ja, möchte ich kurz erzählen? Nee, nein. Ach so. Die wird die reinschneiden. Du kannst jetzt nicht deine Story nochmal erzählen. Und ich mach denselben spontanen Gag. Ich mach dich im Schnelldurchlauf kurz. Nein, wir schneiden die rein. Wir schneiden die im Schnelldurchlauf rein. Aber dann hat man deine Spur ja nicht. Also man hört mich gleich einfach nur reden. Ja, man hört mich halt schlecht. So vierte Wand mäßig. Ich brech die vierte Wand. Weißt du, aus welchen Gründen, aus Gründen wie diesen besprechen wir solche Dinge vor der Aufnahme? Und ich dachte echt, du hättest es verstanden, weil du mich debil grinsend nickend angeschaut hast, während du dir das siebte Milky Way ins Gesicht geschoben hast. Dachte ich eigentlich, das wäre bei dir angekommen. Aber Fehlanzeige tatsächlich mal wieder. Fragezeichen. Stefan Moretti, das funktioniert so nicht. Wir haben uns doch gar nicht vorgestellt. Ach, yo. Oh, heute, er ist gerade angekommen. Er ist gelandet vor 45 Minuten hier in Köln. Kommt er gerade, alles um die ganze Welt gereist. Heute ist er hier, der Globetrotter Stefan Titze. Schönen guten Abend. Er war die ganze Zeit hier, weil er ich abends warte auch schon seit er geht 16 nicht mehr nach Hause. Uhr, Leute, Kollegen sagen schon, oh, Florentin, willst du nicht nach Hause? Und er sagt, ich habe zu Hause doch nichts. Er wohnt jetzt hier in Köln. Herzlich willkommen, Florentin Will. Vielen Dank, Dankeschön. Und ist also tatsächlich keine Lüge, du warst gerade unterwegs. Wo kommst du denn her? Ich komme aus München. Ich habe einen Freund besucht, der da ein Praxissemester macht. Und das war echt geil. Jetzt Achtung für drei Anekdoten. Entschuldigung. Es gibt schon mal auf Minute 12, Leute. Nee, aber ich habe mich hier als ersten Punkt aufgeschrieben. Stefan der Globetrotter, Doppelpunkt, lustige Stories vom Flughafen, Fragezeichen. Kannst du da delivern? Ich muss ganz im Ernst sagen, ich habe hab davor so ein paar Jerry Seinfeld-Sachen geguckt und der hat ja so diese Flughafen-Comedy erstmal so salonfähig gemacht. Nach Mario Barth, ja. Nach Mario Barth und Loriot. Mhm. Und DJ und Lufthansa. Ja. Die ist ja auch mehr ein Witz, oder? Die Preise sind ein Witz. Nee, der Service. Air Berlin. Dieser Podcast ist brought to you by Air Berlin. Und ich habe mich da wirklich drauf gefreut dann so, weil man ist halt die ganze Zeit so debil grinsend, weil man halt diese ganzen Gags im Kopf hat. Zum Beispiel, dass sie ja, was ja wirklich lustig ist, wenn man darauf achtet, dass sie einem immer noch erklären, wie man diese Schnalle aufmachen muss. Ja. Und wie man die zumacht. Und gut, du kennst den Gag jetzt vielleicht, aber ich bin sicher, draußen, die Hörer von den Empfangsgeräten freuen sich jetzt darüber, dass man denen das nochmal alles erklären kann. Auch diese Welchen Gag jetzt genau? Dass die schnallen, dass sie einem die Schnallen nochmal erklären. Das ist der Gag. Als ob man nach 60 Jahren nicht einmal im Auto gesessen hat. Ja, aber das sind ja dieselben Schnallen wie im Auto. Naja, schon. Nein. Also du betätigst was. Aber ich verstehe, ja. Ich verstehe wirklich, warum Flugangst verbreitet ist. Weil du halt wirklich anders behandelt wirst. Also du in einem Zug erklärt niemand, wie du die Tür aufmachst und so und wo die Notausgänge sind. Im Zug musst du dich auch nicht anschnallen, ne? Also, nee, im Bus auch nicht. Aber das ist auch ein bisschen willkürlich, wann man sich anschnallen muss und wann nicht. Und wann man einen Helm tragen muss und wann nicht. Das stimmt, ja. Ich muss zum Beispiel immer einen Helm tragen, also andere Leute nicht. Man würde zum Beispiel sagen, in der U-Bahn muss man sich zwar nicht anschnallen, aber einen Helm tragen. Ich finde, man sollte in der U-Bahn einen Helm tragen. Dafür im Flugzeug anschnallen, aber keinen Helm. Einfach zu jeder Zeit perfekt gesichert. Ja, und dann auch diese Karte, die ja vor einem ist, ne, wo dann sagen, alle Sicherheitsinformationen nehmen sie aus der Karte vor ihnen, wo dann diese Leute diese Safety-Position einnehmen. Safety-Dance auch, ja. Safety-Dance aufführen. Mhm. Was bringt denn diese Position, wenn du mit 30.000 Lichtgeschwindigkeit in die Alpen krachst? Was bringt denn diese Position? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur zur Beruhigung. Ich meine, laut Fight Club ist es dazu da, dass die Leute sich schnell das Genick brechen und dann die Fluggesellschaft sich die Versicherungskosten spart. Das könnte eine Verschwörungstheorie sein. Ich weiß es nicht. Es war in einem Film. So, wir kriegen Besuch. Kommt rein, kommt rein. Der Blick ist nicht schlecht. Dieser entnervte Blick. Ach Mensch, jetzt haben wir uns. Wir dachten, dass wir könnten hier. Du musst hier rein, Arbeit, ne? Leisten. Du musst hier rein. Ich wollte den Computer ausmachen, mehr wollte ich gar nicht. Ach, das ist jetzt? In Ordnung. Hi, wie heißt du denn? Tom, hallo. Ich bin neu, hi. Ich bin K2. Ja, so viele Leute, ich habe ja schon Timo. Grüß dich, hi, Stefan, hallo. Hi, Stefan. Ach, das geil. Ist ja cool. Und du bist der neue Tonmann. Ja, genau. Ach, toll. Kannst du unsere Folge vielleicht retten von letzte Woche? Weil Kai schafft es nicht. Und ich würde gerne, also wir haben nämlich er hat das Mikrofon falsch rumgehalten und Kai schafft es nicht. Hinten ins Mikrofon reingesprochen und es klang total beschissen. Und ich finde es jetzt ganz gut, kann man nicht mehr retten, oder? Wenn man so einen internen, so einen Hahnkampf euch gegeneinander aufhältst, weil wir... Genau, wer ist besser? So ein Duell? Ja, genau. So ein Ring. Wie wir das... also es wird nicht gut klingen. Hinterher. Ja, aber das ist egal. Laut. Es geht um die Gags. Also ist das Lachen trotzdem noch vorhanden, oder? Das Lachen, also ob die Leute trotzdem noch lachen können, meinst du? Ich muss sie mir anhören. Ich weiß nicht, wie stark das Mikrofon richtet. Du hörst halt da nur Bass, ne? Mhm. Von der Rückseite. Aber doch, Flutti hat jetzt eine sehr hohe Stimme. Vielleicht gleicht sich das dann aus. Nein, ich hab eine sehr tiefe Stimme. Ich hab eine schön tiefe Stimme. Aber glaubst du, dass unsere Gags auch gut genug sind, dass selbst durch die technischen Makulaturen dann noch was übrig bleibt? Ich müsste es mir anhören. Ich kann es dir nicht sagen. Wir schicken es dir auch mal und wir nehmen dann, wir zeigen den Hörern dann beide Versionen und dann haben wir endgültig mal klar, wer der bessere Tonmann ist von euch beiden. Ja, okay. Genau, dann ist auch ganz, dann wird das direkt mal klar. Und ich gebe es dann auch an die Geschäftsleitung weiter dann direkt. Ja, bitte. Cool. Damit kein gehört wird. Warum kommen jetzt plötzlich so viele neue Tonleute hier? Ich habe Timo schon getroffen, dich, was ist denn los mit deinen Alten? Timo ist der Praktikant, ist einfach der neue Praktikant, das ist der neue Ivo sozusagen. Aber was war denn mit den alten Tonleuten falsch? Dass jetzt so viel oder heißen wir jetzt Bild, Ton und Tonfabrik? Ich war jetzt in der letzten Jahreshälfte war ich einfach so oft hier und habe hier irgendwie jede Woche was gemacht. Hab ich nie gesehen. Tonleute sind sehr unscheinbar, ne? Kann das sein? Man hört sie nur. Ja, ich habe halt hauptsächlich 12 gemacht. Ach so, okay, gut. Und hier Donnerstagmorgens finalisiert. Machst du auch Musik? Liegt alle mit dem Kader im Bett. Machst du auch Musik? Ja. Ja? Was machst du mit Musik? Schlagzeuger. Schlagzeug. Aber welche Musikrichtung? Free Jazz. Alles. Alles. Alles. Alles, was geil ist und Eier hat. Geil. Was ist dein dein Lieblingstrommel? Die Snare Drum. Die Kickdrum. Die Kickdrum. Ist schon ganz geil. Erst die Kickdrum, dann die Hi-Hat und dann die Snare. Was ist dein Lieblings? Spielst du mit 3 oder 2 Toms? Hängetoms? Mal mit einem, mal mit 2, mal mit 3. Wie findest du das Interview bis jetzt? Findest du gut oder stellen wir die richtigen Fragen? Nehmen wir das auf? Ja, das wir nehmen auf, ja, wir sind mit in der Aufnahme tatsächlich. Aber wir können das auch rausschneiden. Das Interview ist interessant. Die Frage ist, ob die Hörer interessiert, wie viele Toms ich habe und vor allen Dingen, wie sehr die hängen oder stehen. Ich finde, du hast eine sehr angenehme Stimme. Wenn du das Mikro richtig rumgehalten hast, was wir nicht wissen, zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Ich habe heute bemerkt, dass es sich selten lohnt, die Namen von Tonleuten zu merken. Ich bin tatsächlich, also immer von den anderen merke ich es mir immer, von Tonleuten aber nicht. Ich bin mittlerweile so weit, ich merke mir von Praktikanten die Namen nicht mehr. Ja, das ist schon die kommen rein, merkt, ich sage hallo und dann stelle ich mich vor kurz. Aber ist dir aufgefallen, dass Praktikanten immer so absurd abgefahrene Namen haben? Ich glaube auch, dass es irgendwie so Filmpolitik, dass nicht irgendwie Leute, die meine Lisa oder so eingestellt werden, wegen Quote und so ein Kram, sondern dass es dann immer so eine Ottolino-Tour oder so ein Kram ist, die mir dann auch keinen vernünftigen Spitznamen haben. Ja. Wie heißt der Praktikant aus dem Ton? Timo. Ja gut, aber das ist halt ein Tonpraktikant, da kannst du dann wirklich drauf anwenden. Das kann man sich auch nicht merken. Hat er irgendwie ein Hobby, was man sich irgendwie... Pikachu... Techno machen. Techno. Techno-Timo. Stefan, eine Frage. Wie heißt er? Er hat vorhin beim Reingehen hat er seinen Namen genannt. Wie heißt er? Ich hasse dich, weil ich das ist ein Riesenproblem, was ich habe. Ich habe ein Riesenproblem. Wenn ihr da draußen wisst, wie der gute Tonmann heißt, schreibt eine Postkarte, Postfach das Podcast-UFO. Wie gut ist das denn? Um rauszufinden, wie Tom heißt. Ich hätte ihn jetzt... Tom. Tja. Das ist die Kunst. Weißt du, da merkt man, der Unterschied zwischen dem Stefan Tingo und dem Florentin Willis, dass ich mir noch dem einzelnen. Ich bin rausgegangen, wäre ich nochmal gefragt, wie du heißt. Echt, und das tut mir echt leid. Das meine ich wirklich nicht böse. Aber wie scheiße findest du das jetzt, dass er den Namen vergessen hat? Das meine ich gar nicht. Das ist völlig in Ordnung. Weißt du noch, wie ich heiße? Stefan. Scheiße. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn man Namen vergisst, weil. Ich habe nur so ein autogenes Training gemacht, in dem man dann Leute auf die Leute zugeht und sie anguckt und dann den Namen wiederholt laut. Wer bist du? Stefan? Hallo. Hi. Stefan. Hallo. So, und dann dadurch merkt man sich das. Aber es gibt halt auch Personen, von denen hörst du den Namen fünfmal oder so. Ich habe am Geisterzug habe ich wieder ein Mädel getroffen, die habe ich erst gar nicht erkannt, weil sie eine Perücke auf hatte, obwohl ich die schon 20 Mal gesehen habe und sich jedes Mal neu vorgestellt hat und sie musste sich wieder vorstellen. Gestern war es die Ausrede, weil sie hat eine Perücke auf und ich habe sie nicht erkannt. Doofe Ausrede. Kathi, ich glaube, jetzt habe ich es mir gemerkt. Nee, in der Uni mussten wir uns vorstellen, weil es angeblich dann besser merkbar ist, dass man sich ein Adjektiv mit seinen Anfangsbuchstaben ausdenkt. Zum Beispiel, ich bin der stampfende Stefan. Das ist kein Adjektiv. Und, das ist ein Verb. Ja. Sorry, Entschuldigung. Nur so, weil es halt genauso anfängt. Also, und du wärst der trödelnde Timo. Tom. Ich bin der freche Florentin. Ich bin manchmal ein bisschen frech, aber nur manchmal. Tatsächlich. Ja, das ist ein Adjektiv. Ja, alles klar, dankeschön. Gut, vielen Dank. Der PC ist aus. Wir sehen uns ja sowieso, ne? Hau rein. Wir sehen uns, also wenn ich gut. Innerhalb der Probezeit überhaupt Lust habe, weiterzumachen. Gibt es irgendwo so einen Tontechniker-Gruf, so Sieg Heil oder, also Heil? Tonheil? Tonheil. Ja? Ja? Oder einfach Ciao. Ciao, Sie. Eigentlich macht man es so wie die Vietnamesen ohne Höflichkeitsfloskel einfach gehen. Ja. Man nickt sich nur ein bisschen zu. Ja. Also, hau rein, ne? Tschüssi. Ciao. Wir haben nur lustige Mitarbeiter bei uns. Ey. Extrem unsympathisch, oder? Ja. Finde ich echt unangenehm. Du warst gerade dabei, deine tollen Geschichten aus dem Flugzeug zu sehen. Nein, es ist ja so, ich kann mir das richtig gut vorstellen, weil du bist ja ein Observational Comedy Genius, könnte man sagen. Ich glaube, die ja. Spiegel.de hat... Meine Augen wären ganz so groß. Spiegel.de hat dich so bezeichnet tatsächlich. Und ich kann mir mal vorstellen, dass alle anderen irgendwie genervt am Schalter stehen und sich betatschen lassen. Und während du nur so mit großen Augen guckst, so passiert was. Irgendwie, wo ist mein Stand-Up-Bit? Wo sind die 3 Minuten, die ich hier rauseiern kann? Ja, wo sind wir die Tomatensaft bestellen und so? Kann ich dir den Keks haben? Diese ganzen Dinge. Ich habe den Keks mitgebracht, ja. Keks. Die habe ich dir mitgebracht. Es gab zur Auswahl natürlich salzig oder süß. Und da ich natürlich das Falsche genommen habe, und habe ich es mitgebracht. Geil. Habe ich verpackt. Danke. Als Geschenk. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Fliegen ist toll. Ich hätte auch mit dem Zug fahren können, aber es ist mir einfach zu lame, weil Fliegen ist ein Abenteuer. Fliegen ist ein Ereignis, da redet man noch drüber im Podcast. Ja, wie gesagt, ich kann verstehen, warum man Flugangst hat, weil diese Safety Card vor dir ist schon auch so ein bisschen... Du bist ja kontinuierlich damit konfrontiert, das, was passieren könnte. Mhm. Und du wirst die ganze Zeit darauf vorbereitet, die erste halbe Stunde im Flug, 10 Minuten, dass du möglicherweise stirbst. Ja. Und wie du damit umgehst, damit es nicht passiert. Du weißt aber, wahrscheinlich stirbst du, wenn du einfach runterfällst. Wahrscheinlich. Und vor allem auch die Tatsache, dass Schwimmwesten an Bord sind. Ja. Die ich mir auch erstens so, okay, wir fliegen Berlin-Köln. Mhm. Why? Worauf genau, was habt ihr vor, ihr verrückten Hühner? Ich glaube, den Gag gibt es 1:1 irgendwo so. Das ist so ein Gag. Ist aber egal, das sagen wir nicht mehr. Ab Folge 50 sagen wir so. Ich glaube, das ist ein Mario-Bart-Gag irgendwas so, dass man innerhalb binnenländlich fliegt und dann eigentlich die Schwimmwesten braucht. Irgendwer hat mal gefragt, warum haben nicht alle Passagiere Fallschirme um? Mhm. So, das heißt, wenn es dann irgendwie so zu einem Unglück kommt oder man merkt, dass irgendwer die Cockpit-Tür abgeschlossen hat, dass man einfach dann rausspringt und dann so, also 150 Menschen. Einfach direkt in den Ozean und direkt ertrinken einfach. Ja, wieso ertrinken? Dafür haben wir die Schwimmwesten an Bord. Und einfach so, wenn so 150 Menschen in so einem Fallschirm einfach so auf die Gen Erde segeln, ist erstens ein cooles Bild. Leute würden aufhören mit ihren Tätigkeiten und Fotos davon machen. Mhm. Gute Werbung. Man kann auf den Fallschirm Werbung anbringen. Wow, Keks. Ja. zum Beispiel. KX. Man kann Werbung machen, Podcast-UFO-Werbung. Ja, aber das sind diese Dinge, die man sich dann überlegt, wenn man im Todesangst sich an seinen Vordermann klammert. Ja. Ist dir vor allem aufgefallen, dass diese Figuren, die dann gemalt sind auf diesen Safety Cards, nicht wirklich traurig gucken, dafür, dass sie gerade eine Safety-Position einnehmen müssen? Dass diese Strichmännchen, eigentlich alle grinsen immer noch. Das stimmt eigentlich, so ist grinsen, falsch. So eine Person. Aber auf der anderen Seite, das würde ich wahrscheinlich wahnsinnig machen, wenn das so aufgerissen sind, ja. Horror, verschreckte Augen. Ja, einer ist ohnmächtig, hat sich schon erhängt irgendwie hinten, der eine hat sich erschossen. Ist wahrscheinlich nicht so die Szenerie. Nee, aber es ist, glaube ich, weil man auch so besonders behandelt wird, auch dass man so eine Choreo bekommt am Anfang, ist einfach in der Comedy wahnsinnig beigetreten worden schon einfach. Weil so viele Sachen einfach anders sind. Auch dass diese, wenn im Zweifelsfall diese Masken runterkommen, diese Luft-Sauerstoffmasken, dass man dann erst das selber machen soll und das dann Kinder helfen soll. Ja, genau, das hat so eine Jack Bauer-Mentalität. Als ob man Menschen nochmal daran erinnern müsste, dass es egoistische Arschlöcher sind. Ja. Ja, danke, da wäre ich auch drauf gekommen. Geil. Das ist echt ganz schön. Ganz schön lustig. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass es Leute gibt, die in Flugzeugen sitzen und nicht konstant komplett fasziniert sind, dass sie gerade in einem riesigen Stahlwurm sich durch die Luft bewegen. Ja, das ist echt ich schaue aus dem Fenster und gucke die Leute an so, what? Wow! What the fuck? Und ich sitze auch immer so. Ich gucke aus dem Fenster mit so einem Blick. Ja, das ist, wenn so eine Katze vor dem Fenster sitzt und da landet ein Vogel kurz vorm Fenster. Und die Katze guckt dich an so, hallo? Ja. Siehst du das auch gerade? Sorry. Hallo. Warum reagierst du denn nicht? Ja, und so sitze ich auch im Flugzeug und denke mir auch jedes Mal auf der Startbahn, denke ich mir, nee, die Flügel sind zu klein, und wir sind viel zu schwer. Auf dem Hinflug, da bin ich später gelandet, das heißt, da wird ja in der Kabine das Licht ausgemacht, damit das irgendwie nicht, damit der Pilot alles sehen kann und so, da wird das Kabinenlicht gedimmt, wenn man in der Nacht landet. Mhm. Und hinter mir musste die Frau natürlich das Licht anmachen, um ihre InTouch weiterzulesen, während man landet. Aus der Luft, wie ein anmutiger Vogel, landet man auf der Landebahn, die dafür vorgesehen ist. Und es ist so das technische Meisterleistung eines Menschen. Und sie liest ihre InTouch weiter. Das kannst du auch zu Hause. Aber warum willst du dieses Miracle der Menschheit nicht erleben? Das verstehe ich dann noch nicht. Aber das, worauf ich mich am meisten vorbereite, ist, wenn ich mal Kinder habe, dann will ich den Kindern immer alles erklären können. Weil ich finde, es gibt keine unangenehmere Situation, als wenn du in der Bahn sitzt und das Kind fragt so, Papa, warum ist der Himmel blau? Und der gesamte Abteil schaut auf den Vater so, ja, erklär mal, warum ist eigentlich der fucking Himmel blau? Sie legen alle ihre Wissenschafts-, ihre Meteorologie-Prospekte beiseite. Und ja, alle so unauffällig so ihre Kopfhörer raus, so, ja, erzähl mal. Erzähl mal. Und dann, ja, mein Schatz, weil, na gut, weißt du, Licht besteht aus Gelb vielen und Farben. Grün ergibt Blau. Dann bricht sich, und das kannst du ja nicht erklären. So. Deswegen überlege ich mir immer, wie würde ich jetzt gerade einem Kind erklären, dass wir gerade fliegen? Wie funktioniert das? Ich würde Magnete. So, oder mit siehst du diese weißen Dinger im Himmel? Das sind Magnete. Oder mit den Augen. So einfach ganz streng angucken und versuchen mit den Augen zu erklären, dass es selbstverständlich ist. Ja. Und dann so ausholen auch vielleicht und so ein bisschen zum Schlag ausholen. Einfach es zum Schweigen bringen, dass solche Fragen nicht stellt in der Öffentlichkeit. Mhm. Ist es nicht einfacher, ein stummes Kind zu haben? Mhm. Aber man wünscht sich ja viele Behinderungen nicht als Elternteil. Mhm. Also es gibt ja, aber so stumme Kinder. Man erspart sich, glaube ich, viel, weil Kinder sind auch wahnsinnig ehrlich in der Öffentlichkeit. Ich habe heute ein Gespräch mit einem Vater geführt und habe ihn gefragt, was ist unangenehmer, seine Kinder beim Masturbieren zu erwischen oder von seinen Eltern beim Masturbieren erwischt zu werden? Was ist unangenehmer? Mhm. Und da hat er auch als Argument angebracht, das Problem ist nicht die Situation selbst, sondern dass Kinder alles erzählen im Nachhinein. Und wenn sie erwischt worden wären, als auch wenn sie den Vater erwischen beim Masturbieren, erzählen sie das am nächsten Tag in der Schule allen, weil dann ist immer so, ja, was habt ihr gestern erlebt? Und ja, ich bin bei meinem Papa ins Zimmer gegangen und dann hat er sich da in Blumenwiesen angeguckt und so und dann Schuhe poliert. Genau, hat er mit seinem Kaninchen gespielt und sowas, ja. Und ja, Kinder verwenden auch konstant solche Euphemismen, ja, die ganze Zeit über zu reden. Ja. Deswegen ist es unangenehmer. Wurdest du mal beim Masturbieren erwischt? Ich glaube nicht. Ich auch nicht, tatsächlich. Ich glaube nicht. Aber wahrscheinlich schon, oder? Also ich meine, wir müssen uns... Die Eltern wissen das ja. Man merkt das doch. Also Eltern wissen das doch auch. Eltern sind ja auch nicht anders. Die spüren das, meinst du? Die haben so ein Gefühl, so eine Telepathie. Die Mutter auch für Arbeit. Moment. Moment mal. Stefan. Ach scheiße. Ach Gott. Ja, aber München ist... ich war noch nie in München und Du kommst ja aus München. Ich komme aus Minga. Und ich dachte, Minga. Ja, sicher. Und ich dachte mir die ganze Zeit, hier war Florentin in deiner Jugend. Hier, diese Straße, ist ja genau, schon mal lang gelaufen. Ist er hoch und runter gehopst mit seinem großen Rad. Ist nee, aber das fand ich ganz, das fand ich total erstaunlich. Also bist du da, warst, du bist ja in der Nebenstadt von München aufgewachsen. Mhm. Aber warst du, wie oft warst du in München? Sehr, sehr oft. War schon so die Hauptstadt für dich als Kind? Oder recht oft. Ich bin früher mit meinem besten Freund immer nach München gefahren. Dann haben wir uns, durften wir einkaufen und so. Und sind dann alleine durch München gelaufen, waren dann bei McDonald's und so. Das war dann alles. Ist ja schon eine sehr schöne Stadt. Man geht da sehr gerne durch. Und ich habe mich jetzt natürlich, weil ich auch Touri war, so ein bisschen auch gefühlt wie einfach wie Urlaub halt. Ja. Weil es dann einfach so eine Stadt ist, für die man in Urlaub fährt, weil überall sind Denkmäler, überall fahren Sightseeing-Busse rum. Wie fühlt man sich dann, wenn man in Köln wohnt? Sehr, sehr schlecht tatsächlich. Ja, ohne Scheiß. Vor allem in München tatsächlich, also muss ich auch sagen, was einem auffällt, ist, die Menschen da sind sehr schön. Einfach. Ich finde, wenn man da hinkommt, fällt mir das immer wirklich konkret auf, so, okay, hier sind sehr viele, sehr schöne Menschen. Einfach, weil da viele reiche Menschen sind und, ja, muss man jetzt auch mal sagen, ist vielleicht politisch nicht ganz korrekt, das sind halt nicht so viele Ausländer. Tatsächlich. Hässlich. Und jetzt kann man natürlich sagen, hier bla, Toleranz und so, aber ich gehe da schon davon aus, dass die meisten Menschen sexuell zu den Menschen am meisten hingezogen sind, die, sag ich mal, ja, rassisch ähnlich ausgestattet sind tatsächlich. Interessant. Da, natürlich gibt es da Ausnahmen und sowas in der Richtung, aber ich glaube, Perversionen. genau, Rassenschande ja, nennt man das. Genau. Aber ich glaube, dass es von der Mehrheit schon so ist, ja, und dass eine homogene Menge an Menschen eher attraktiv wahrgenommen wird als eine diverse. So, das würden wir alles rausschneiden. Alles klar, genau, okay. Da ist mir die Maus ausgerutscht. Wow, aktueller Anlass. Nicht schlecht. Man merkt, dass du plötzlich Fulltime hier arbeitest. Das ist so, also die ganzen Anspielungen verstehe ich. Jenny Elbers Gags, einfach so Bild.de, ja, ja, ganz nach rauf runter gescrollt. Du kennst die Gags. Ich kenne alles. Ich fand es München echt interessant, wobei ich mit den Menschen nicht so ganz warm wurde. Mhm. Also da war eine Eisverkäuferin und dann, ja, willst du mich auch angucken? Wenn du mit Wollen mir wir das ist? Mal ganz kurz nachspielen, diesen Dialog? Ja, vor allem, weil es eine Eisverkäuferin ist, ne? Wo wir Erfahrung mit haben. Okay. Ja, ich hätte gerne einen Becher, zwei Kugeln. Ja, servus, grüß dich, hab ich die Ehre, wie geht's da? So sind Münchner nämlich genau nicht. Kölner werden so vielleicht. Aber Münchner... Sind wir noch im Rollenspiel? Nein, ich breche aus direkt. Ich komme damit. Münchner sind so ein bisschen diese Arroganz, die vielleicht von Österreich so ein bisschen hochkommt. Diese Wiener Arroganz, von der man spricht. Dieses, von der man immer spricht. Von der ich pausenlos, auch hinter jedem von der ich Satz pausenlos erzähle. Erstes Date, ja, diese Wiener Toleranz. Das stimmt, aber echt, Stefan, wirklich, wenn du den nicht gut kennst, stell dich, was ist denn los mit dir jedes Mal über, ja, in Wien, die Leute sind ja so arrogant, ich war doch noch nie in Wien, aber, nie in Wien, aber also, das hört man ja immer öfter, ne? Aber das ist so ein bisschen so eine Arroganz, die vielleicht auch gar nicht negativ gemeint ist oder so, aber sie kommt einfach so ein bisschen blöd. Ja, rüber. Kann sein. Ich mag dieses Thema nicht, dieses okay, die Leute da sind sorry, so okay, und so, dieses Lokalpatriotismus ist mir echt egal. Okay, sorry. Okay. Ist mir echt wirklich völlig bisschen egal. Auch jetzt Karneval, ey, geht mir so dermaßen auf die Nerven, ist echt schrecklich. Ja. Deswegen verlasse ich. Ich wurde eben von einem Ghostbuster gefragt, wo es denn zur Poststraße geht. Mhm. Who you gonna call? Stefan Tietze. Den fragt ein Ghostbuster, wenn er nicht weiß, welche Uhren. Was anderes. Ich war in München, da gibt es ja dann immer so ganz viele Kirchen. Das ist ja, du bist ja auch römisch-katholisch, du kennst ja Kirchen aus. Und da war ich in so einer, da gibt es so eine Gruft. Also oben war halt dieser langweilige Kirchenteil, den man erkennt und so. Und unten war halt die Gruft, wo die ganzen Särge waren. Aber du und dein Freund oder Partytime. Oder wenn yes, ihr mal in Town seid, dann bleiben keine Augen einfach, drauf. Wir hatten einfach. In der Gruft einfach erstmal direkt gehen. Königsgruft ist nur einmal im Jahr. Erstmal runter und dann Sankt Gria Becher einmal. Und dann, kurz mal hin. Und dann war, und das Lustige war dann in einer Ecke, war dann ein kleinerer Sarg. Da dachte ich mir, okay. Oh. Und dann stand da, geboren irgendwann 1726, gestorben 1727, okay? Das Alter erklärt, warum der Sarg nicht so groß war. Daneben war dann ein Sarg, geboren 1727, geboren 1728, gestorben 1729, mit dem exakt gleichen Namen, exakt gleiches Geschlecht. Was ist da los gewesen, bitte? Da ist offensichtlich ein Kind gestorben, dann zum Leben erwacht und ein Jahr später nochmal gestorben. Ich glaube, das war so ein bisschen wie wenn... Dieses Kind Jesus. Ich glaube, es war ein bisschen so, wenn ein Kleinkind mit einem Hund groß wächst und der stirbt, dann kauft man einfach einen neuen und hofft, dass es nicht erkennt, dass es irgendwie ein anderer Hund ist. Kriegt auch den gleichen Namen. Und so war das mit dem, glaube ich, auch irgendwie. Es war so ein Adelsgeschlecht, die haben ein Kind bekommen, ist mit einem Jahr gestorben. Dann haben die schnell noch ein Kind bekommen und gehofft, okay, hoffentlich hat es niemand gemerkt, es war halt nur ein Jahr alt. Und dann ist aber nach einmal wieder gestorben und haben es einfach aufgegeben. Ja, damals war die Nachrichtenlage auch nicht so krass. Das hat er nicht mitbekommen, wenn so ein Kind stirbt. Ist wie König der Löwen, das Kind so hochgehalten wird über dem Stephansdom. Ist der in München? Weiß ich nicht. Ich habe nicht so viel Zeit. Aber du hast einfach jetzt mal Stephansdom gesagt, weil du Stefan heißt. Kreatives Schreiben mit Stefan T. Ja, ich komme aus der Stadt Stephansstadt. Ja, heißt Stefan Stephansson. Das war schon ganz schön lustig. Was hast du so erlebt das Wochenende? Nicht viel. Oh, was hast du gemacht am Wochenende? Ich war ein Wochenende in Berlin. Und, echt jetzt? ja, ich wohne immer noch halb in Berlin. Aber ist nicht so spannend, lass uns lieber Magnete reden. Okay. Dingelingeling. Pluspol und Minuspol. Heute unsere Magnete-Rubrik. Heute Magnete. Einfach mal erklärt. Für Dummies. Magnete für Dummies. die haben ja mit Magneten Unglaubliches geschafft. Und zwar haben die Plasma erzeugt. Dann die. Irgendwer. Ja. Die. Gab es ja so einen riesen, das war auch bei Nine Gag irgendwie so ein Thema, weil es so eine riesen Maschine gebaut wurde, die echt auch ein bisschen gruselig aussah, wo drin jetzt zum ersten Mal quasi eine Kernfusion stattfinden konnte, dass man halt in Zukunft alle Energieprobleme löst. Und das hat man mit Magneten geschafft. Und das war's. Das war die Rubrik. Das war der Update, der Magnet-Update mit Stefan. Das Fun steht. I put the fun in Magnete. Ja. Naja. Haben wir jetzt eigentlich die. Ich bin echt traurig, dass wir letzte Woche, dass wir einfach die Folge weg ist. Ja, es war eine Qualitätsfrage. Ne? Man kann sich überlegen, soll man die halbgare Folge raushauen oder sollen wir jetzt nochmal eine gut klingende, aber inhaltlich schwache Folge machen? Was ist besser? Gut klingt, aber inhaltlich schwach oder andersrum? Gut klingt, aber inhaltlich schwach. Ja. Das ist William Cohn-Prinzip. Ja, und du fängst jetzt an, William Cohn zu dissen oder was? Oder? Er ist nicht mehr da. Jetzt können wir können machen, was wir wollen. Ey, er ist nicht mehr da. Okay, warte mal. Gut klingen, aber kein Inhalt. Chubby. Die neue Sorten. Ich dachte, gibt es jetzt irgendeinen bestimmten Gag, der da passt? Stimmt. Ey, es tut mir echt leid, ich bin echt wahnsinnig müde gerade. Was ist los mit dir? Ich bin drei Tage... Du warst aber auch letztes Mal schon ein bisschen neben der Spule. Nee, stimmt nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass du dich ein bisschen veränderst. Also du hast jetzt irgendwie, ein neuer Lebensabschnitt ist gekommen, irgendwie Stefan Tingo mal wieder, nimmt dir das Zepter des eigenen Lebens in die Hand. Du schreibst ja gerade irgendwelche Studiengeschichten und so und bist völlig durch den Wind. Nö. Besuchst irgendwelche Freunde, von denen ich persönlich noch nie gehört habe, ja. Wo ich jetzt persönlich auch sagen würde, klingt ausgedacht. Simon klingt ausgedacht. Simon klingt sehr ausgedacht, ja. Du konntest noch nicht mal den Namen von einem sympathischen Tontypen merken. Und jetzt kommt hier so ein Simon um die Ecke. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nee, ich verändere mich nicht. Ich bin einfach nur müde, weil ich die letzten drei Tage nicht so gut geschlafen habe. Warum hast du nicht geschlafen? Was? Ging's hoch her? Ui, ui, ui. Die Münchner Nächte sind legendär. Nee, wir waren einfach jeden Abend feiern, bis in die Puppen. Ja, wo wart ihr? Haben wir im Berghain. Hä? In München? München, Minga, sagt man. Das war eine Fun-Frage jetzt. Ernsthaft, wo wart ihr in München? Wir waren im Hofbräuhaus. Wir haben die klassische Touri-Tour halt gemacht. Ich höre einfach auf, mit deinen scheiß Augen zu rollen. Wenn du in der Kackstadt... Ich hab nicht mal mit den Augen gerollt. Aber du hast dieses... Das war ein Herzinfarkt. Sorry. Florentin, steh wieder auf. wir waren echt im Hofbräuhaus. Wir haben so die ersten... Es war auch, du kannst nicht... Er hat mich dann direkt, nachdem ich gelandet bin, direkt ins Hofbräuhaus genommen und so einfach das ganze Pulver verschossen, weil das ist einfach alles... Es war in München in der Nutshell. Direkt einfach mit einem Brezel, einem Maß. Ja. Und dann hast du einfach... Merk hat dir München auch da nicht mehr zu bieten. Ja. Es ist schön, aber das war dann auch vorbei. Also da waren wir, dann waren wir im Hardrock-Café tatsächlich. Aber es tut mir leid, aber wir waren da war... Aber ganz kurz, wenn du mit solchen Leuten unterwegs bist, denkst du dir dann schon manchmal, ey, ich bin echt scheiße langweilig? Oder stehst du da komplett drüber? So langweilig bin ich nicht. Ich habe dir gerade erklärt, was man Neues mit dem Magneten erreicht hat. So langweilig kann ich nie sein. Ich bin ja auch total langweilig, aber ich weiß nicht, ich glaube, der Unterschied zwischen langweiligen und nicht langweiligen Leuten ist primär, dass sie sich das nicht denken, oh mein Gott, bin ich langweilig. Naja, aber wir waren ja nur zweckgebunden im Hardrock-Café, weil ich wollte wirklich... Ich wollte halt Hardrock. Ich wollte wirklich, ich liebe Hardrock und dass es nun mal so ein Kackladen ist da, kann ich auch nichts für. Aber ich persönlich gehe da drin auf. Nee, ich wollte wirklich den Super Bowl gucken. weil es ist wirklich ein Ereignis, was die Massen bewegt. Und ich finde auch du und ich, Leute, die mit dem Zeitgeschehen zu tun haben, die hier einen Podcast machen, die Leuten was bieten sollen, wir müssen am Zeitgeschehen nah daran wohnen. Aber was hat das eigentlich mit diesem neumodischen Trend auf sich, dass man sich hier plötzlich für amerikanische Sportarten interessiert? Weiß ich nicht. So warum. Super Bowl und man, hier, ist für amerikanische Superman. Serien. Es ist ja auch, die Unterhaltungsindustrie ist in Amerika einfach geil. Und Sport ist ja auch Unterhaltung und das läuft auch cooler. Und das ist schon auch ein cooler Sport. Ja, aber Sport. Den Sport versteht kein Mensch. Du tust ja auch nur so, als würdest du ihn verstehen. Naja, der Quarterback hat jetzt den... Ich habe selbst nicht genug, ich hab nicht genug Fachbegriffe. Der Quarterback um so macht tun, den Aufschlag. Und dann ne O drin. Home Run. Den Gag hat, glaube ich, gestern jeder gemacht. Also. Naja. Gut. Aber das Geile war, dass wir da in so einem, wie gesagt, im Hard Rock Café waren und du hast die ganze Nacht, das geht ja wirklich sehr lange, das geht viel zu lang, du kriegst die ganze Nacht Burger. Und ich habe irgendwann um 3:30 noch, weiß nicht, 2 Burger gegessen oder so. Und ich habe echt Angst, dass meine Verdauung nie wieder normal wird. Und vor allem, dass du den Rest deines Lebens diesen Burger machen hast. Es war halt so ein Ding, weil immer Burger rauskommen. Da war eine Küche und es kamen andauernd Frauen raus mit so Tabletten mit Burgern. Es war wirklich wie so ein Himmelgeschenk einfach. Es war Wahnsinn. Es war wie so, als wäre man im Paradies. Und dann plötzlich fing vor uns am Tisch einer an, einfach zu weinen. Ein Mann. Dachte ich mir, wie nah sind eigentlich Tragik und so der Himmel. Aber warum hat er geweint? Weiß ich bis heute nicht. Er hat geweint, die mussten zahlen und alle haben den Tisch verlassen. Und es war irgendwie die ersten 10 Minuten des Spiels. Und man ist da vorher schon 4 Stunden, wartet darauf, dass es endlich anfängt. Und dann hat einer von denen plötzlich geweint. Es ist so ein Mythos, der da irgendwie entstanden ist. Und alle haben dann irgendwie immer auf diesen leeren Tisch gestarrt, der da irgendwie so verloren in dem Raum stand, wo doch die getrockneten Tränen... Ich auf dem Trinkgeld noch, ja. Hast du auch geweint? An dem Abend? Aber aus Glück, ja. Also wenn immer Burger kommen, von hast du schon mal wirklich aus Glück geweint? Ah, das ist nicht schlecht, das ist eine gute Frage. Ich kann mich noch erinnern, als Kind habe ich mal an Weihnachten, da habe ich von so einer Tante oder so, von Leuten, wo man immer denkt, ja komm, scheiß, ist mir scheißegal, was du mir schenkst, irgendein Buch, weil ich irgendwie mal vor 8 Jahren erwähnt habe, ich mag irgendwie Eidechsen. Kaugummis. Kriege ich jetzt ununterbrochen Eidechsenbücher über irgendwelche spannenden Eidechsenabenteuer, die mich im Scheiß interessieren. Ja. Aber das sagt man ja auch zu Tante nicht. Und dann hat die mir geschenkt, und da war ich echt noch recht jung, und hat mir geschenkt einen Fotoapparat. Ja. Und das fand ich so geil, dass ich meinen eigenen Fotoapparat habe, dass ich geweint habe. Und sie so, oh ja, Entschuldigung, tut mir leid, ich kann dir was anderes besorgen. Ach so. Und ich war wirklich so in Tränen, dass ich nicht mal antworten konnte. Ich sage, nein. Und in der Zeit hat sie schon weggeschmissen, den Fotoapparat. Schon das Eidechsenbuch wieder rangeschleppt. Ja, genau. Das Backup geschenkt. Playmobil-Auto, ja, schon wieder rein. Nein, wir schmeißen es direkt weg. Du musst direkt, nein. Und dann wurden die Freudenstränen so Trauer. Und niemand wusste mehr, was. Ich konnte mich einfach nicht ausdrücken. Und ein Talking Head von Florentins Eltern. Seitdem war er ein anderer Mensch. Ja. Der Tag hat ihn verändert. Und das war echt großartig, als sie diesen Fotoapparat hatte. Da war ich noch im Urlaub und meine Mutter hat im Nachhinein eine Collage gemacht von den ganzen Fotos, die ich im Urlaub gemacht habe, weil man auf den Fotos nichts erkennen kann. Weil ich größtenteils einfach mehr oder weniger in die Sonne direkt fotografiert habe und es einfach nur so abstrakte Formen. Einfach weil es kann. Hat das mal jemand gemacht, der einfach die Sonne fotografiert? Nein. Und ich stelle mir einfach nur so vor, wie ich in ein paar Jahren so meinen Kindern so mit so einem Fotoalbum auf dem Schoß so, ja, und da war ich in Paris und einfach so 3x3 Bilder, die einfach komplett rot sind, wo einfach nichts ist, sondern das war im Louvre, ja, hier. Tatsächlich. Ja, das gute alte Fotoalbum stirbt auch aus. Ne? In 10 Jahren zeigt man dann seinen Kindern den Instagram-Account. Das ist auch das, glaube ich, auch, tatsächlich. Wobei, es könnte natürlich so ein alternativer Instagram-Account sein, wo man denkt, du könntest nach Farbe sortieren und dann wird so von weiß nach grau. Niemand weiß, was du wirklich Motive fotografieren wolltest. Alle denken, es wäre so ein Kunstprojekt irgendwie, du wolltest Farben abbilden. Ja, aber das sieht so aus wie ein großes Bild, dass jedes Bild so ein Pixel ist, sodass du am Ende so ein Lebensbild hast. Ein großes weißes so ein riesiges Hakenkreuz. So, was? Ups, warum das denn? Wie konnte das denn passieren? Unterbewusstsein. Ja, aber das könnte man. Sag mal, jetzt ist es zum 7. Mal dein Head. Scheiß Handy aus der Runde gefallen. Ich leg's hier hin, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber wir sind jetzt zum Glück in einem Tonstudio, wo ja alles mit Schaum ausgekleidet ist, um den Ton zu schlucken. Deswegen ist mir auch egal. Deswegen habe ich jetzt nicht darüber nachgedacht, ich sollte vielleicht das verändern, dass mein Handy nicht normal runterfällt, weil es passiert nichts. Ja, das ist wie so eine Hüpfburg. Das ist wie eine Hüpfburg. Hier ist alles weich. Ich habe schon wieder da hingelegt, wo es jetzt eben 3-mal runtergefallen ist, weil es mir einfach egal ist. Man muss mal ganz kurz Stefans Körperhaltung beschreiben. Also es ist ja wirklich fast liegend, fast komatös, liegt er da in seinem Rücklängs, ich sehe ihn auch kaum noch, sein Gesicht komplett gegen die Decke gerichtet, hat er wie so eine riesige Eistüte sein Mikrofon in der Hand, leckt er auch ab und zu dran und redet da so grob in die Richtung. Ansonsten komplette Körper Anspannung. In der linken Hand hat er sein Mikrofon, die rechte Hand hängt einfach komplett runter. Ja, so Handy habe ich in der Hand, wo einfach manchmal so Tinder nebenbei checke. Genau, ja. Hose ist offen, Gürtel hat schon lange nicht mehr diese Hose gesehen. Also du bist wirklich ein anderer Mensch geworden. Ich finde es faszinierend, da so Stück für Stück zuzugucken, wie du dich veränderst. Sagt der, aus mit dem ich neulich im Kino war, der eine Jogginghose anhatte. Ja. Ich dachte, für dich ist Kino so ein Event. So, nee. Man geht irgendwo hin und dann ist eine Abendveranstaltung. Wir hatten Love Seat, kann man mal jetzt sagen, hier offensichtlich. Ja. Wir hatten was auch geil war, weil du sagst, ja, wir haben übrigens Love Seat. Ich dachte mir, ja, von Florian kriegt man manchmal Gags, wenn man vorher den Abend plant und so. Und dann kommen das wir da an. Das war das erste Mal, dass wir was zusammen unternommen haben. Und tatsächlich haben wir ein Love Seat. Wir hatten wirklich ein Love Seat. Ja. Und du eine Jogginghose natürlich an. Ja, klar. Mir, okay, was hat er heute noch vor? Und wenn du glaubst, dass ich eine Unterhose anhatte, dann hast du das aber völlig falsch interpretiert, ja, tatsächlich. Aber nee, ich finde, es ist erstens eine sehr interessante Diskussion zum Thema Respekt vor dem Medium, habe ich schon oft geführt, weil ich auch oft ins Theater gegangen bin früher und die dann immer alle Anzug anhatten und so. Und ich dachte mir, fuck it, ich gehe da mit kurzer Hose rein, weil ich finde nicht, dass die Kleiderordnung notwendigerweise was mit Respekt zu tun hat, sondern eher sowas wie, redet man während der Aufführung, wie lange bleibt man sitzen, wie hält man sich an die Applausordnung und sowas in der Richtung. Ich würde diese Meinung nicht mehr hundertprozentig unterschreiben, vielleicht. Ich würde nicht mehr im Jogginghose ins Theater gehen und so. Aber Kino finde ich wirklich, ist okay. Aber da finde ich es dann besser, also habe ich lieber als den Typ, der dann im Anzug da sitzt und dann die ganze Zeit irgendwie laut ist oder am Handy telefoniert, als den Typ in Jogginghose, der das Medium so respektiert. Das ist ja wo wir dann wieder beim Flugzeug wären. Es war damals ja auch mal echt ein Ereignis zu fliegen. Und Leute haben sich wirklich schick gemacht. Ja. Haben sich so schöne Hüte aufgesetzt. Und dann war Reisen so ein Ding. Und haben sie ihr Jackett gehabt und so. Und dann, das passt ja dann auch irgendwie, weil jetzt ist gerade das Gefälle zwischen Stewardess und Mallorca-Klasse, die irgendwie noch halb besoffen da irgendwie im Gang liegt. Die Badehose da drin. Ja, und mit dem Sonnenschirm dann irgendwie nicht klarkommen mit dem Gepäckablage. Und dann kommen halt so diese super gestylten, perfekt frisierten Stewardessen um die Ecke. Mhm. Und das Gefälle ist einfach so groß. Aber damals hat es einfach gepasst. Damals war es einfach wahrscheinlich okay. Und weil die einfach auch gut angezogen waren, die Leute. Ja, komisch. Glaubst du, dieser oberflächliche Respekt verschwindet so langsam, dass man sich für gewisse Anlässe fein anzieht, sowas in der Richtung? Ja. Aber warum? Ich meine, wird die Gesellschaft nicht immer oberflächlicher, aber warum verschwindet dann sowas? Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft immer oberflächlicher wird. Ich denke, es ist genau das Gegenteil der Fall. Aha. Ich glaube, möchte ich auch nicht begründen jetzt. möchte ich These im Raum lassen. Nee, es ist doch so, dass immer, ich meine, guck dir mal diese ganze Hipsterbewegung an. Das ist ja jetzt nichts Ästhetisches oder doch. Also ist doch einfach so ein, der Bart, also ist doch, Bart ist jetzt auch nichts, es ist doch einfach, um was zu verstecken, um Doppelkinn zu verstecken oder um irgendwie das Hakenkreuz-Tattoo, was man hat, irgendwie unsichtbar zu machen. Ja, so ein Milchbart, wenn man sich angekleckert hat. Ja, das ist einfach sowas, man lässt sich einfach gehen so ein bisschen, ist Bart doch eigentlich. Nee, aber Hipster ist genau das Gegenteil von sich gehen lassen. Das ist ja, soll ja so aussehen, als würde man sich gehen lassen, aber es ist alles genau durchstrukturiert. Zurück zum Love Seat. Ja. Tatsächlich, weil da habe ich mich auch selbst verletzt in dem Moment, weil ich habe mir die perfekten Tickets gebucht, die perfekten Plätze im Kino reserviert, konnte dann aber ich nicht zahlen, weil ich kein Geld mehr hatte, weil ich pleite bin nebenbei und musste dann den Bestellvorgang nochmal neu... Spenden an iCloud.com. Da musste ich tatsächlich nochmal den Buchungsprozess von vorne starten und dann konnte ich die Plätze nicht mehr reservieren, weil die ja schon reserviert waren für mich, aber ich konnte sie nicht kaufen. Deswegen musste ich den Love Seat daneben benutzen. Naja, aber die zerfallen ja nach 5 Minuten oder sowas. Nee, taten sie nicht, komischerweise. Die waren einfach eingeloggt. Das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ich davor, nämlich das Mal, als ich im Kino war, hatte ich Plätze reserviert und hat man diese 5 Minuten, die so runterlaufen, wie so ein Countdown. So, du bist in 5 Minuten. Entscheide dich, weil dann sind die Plätze weg, sonst kriegst du die nicht mehr. Mhm. Und dann plötzlich hat sich, während die 5 Minuten aber noch dran waren, mein Bildschirm wurde schwarz, kam wieder. Und die Plätze waren weg. Und dann dachte ich mir, nein, ich habe diese 5 Minuten jetzt für mich gehabt. Ich habe diese Plätze für 5 Minuten gehabt, auch wenn ich die nie kaufen wollte, weil ich einfach das Gefühl geil fand, diese Plätze zu haben. Für einen wunderschönen Moment im Universum waren diese Stimmen. Nur wir drei waren da. Diese 2 Plätze und ich waren da im Universum. Ja. Und dann plötzlich kam irgendwer und hat die einfach weggenommen. Und dachte mir, wie kann das sein, dass mir jemand in diesen 5 Minuten sich in mein System hackt und diese Plätze, allein dieses Bewusstsein, dass ich jemand für 2 Kinositze in meinem PC hackt. Aber ich war wirklich sauer auf diese Person. Ja. Und dann habe ich dann eine Frau dann neben mir. Genau auf diesen Plätzen, die ich vorher hatte. Ich habe mich ein bisschen weiter rechts gesetzt, dann zwangsläufig. Dann habe ich die Frau gefragt im Kino, wie sie das gemacht hat. Und wie hat sie es gemacht? Und die Auflösung erfahrt ihr nächste Woche. Clever. Ja, du kannst dir so einen Cliffhanger aufbauen und dann erwarten, dass ich irgendwie weitermache, mich mit großen Augen anschauen. Du kannst dir diese scheiß Handgeste immer, dieses mach weiter. Keine Ahnung, was du dir dramaturgisch ausgedacht hast hier in der Sache tatsächlich. Nee, ich wollte es wirklich einfach offen lassen jetzt. Aber gibt's was Frustrierenderes als die Auswahl bei den Tickets, die ja immer schon auf zwei Personen steht, bei Default, nochmal anzuklicken und auf eins zu setzen? Ist es nicht der traurigste Moment, den es gibt? Einfach dieses, ja, dieses wir gehen davon werden. Aus, dass niemand allein ins Kino geht, ja. Deswegen haben wir die zwei und du nochmal klick. Ja, eins. Oh, sind sie sicher, dass das sie ein... Ne? Ah, das ist wirklich unangenehm. Und dann gehst du und dann so, ah ja, einmal für Chappie nochmal. Die war noch letzte Woche schon hier. Ja. Ja. Aber trotzdem zwei Tüten Popcorn? Ja. Genau. Und die Nachos. Ja. Das ist echt hart, wenn man das schon weiß, aber irgendwas, eine Geste, die man noch machen muss, aktiv, das nochmal genau untermauert, was alles falsch läuft in deinem Leben. Ja, das ist genauso, wenn du zum Beispiel ein Mac-Menü bestellst. Früher gab es nämlich das Mac-Menü, so nämlich die Wandlung, ne? wie fucking McDonald's uns abzockt. Früher gab es das normale Mac-Menü und das konntest du upgraden zu dem großen Mac-Menü mit großer Pommes und großem Getränk. Heute ist es bei Default das große und wenn du die mittlere haben willst, dann musst du das Mac-Menü small bestellen tatsächlich. Und das war auch immer so ein Moment damals, doch ist so. Und das war auch nämlich so ein Moment damals, wenn du sagst Mac-Menü, mit großer Pommes. So, das war dann auch so für die Fetten oder die extra Fetten sozusagen. Das war auch mal. Deswegen ist es ganz nett von McDonald's, dass sie einem das abnehmen und einfach direkt davon ausgehen, dass du irgendwie mit deinen Arterien schon abgeschlossen hast und einfach sagst, nee, ich nehme einfach immer das Große. Ja, genau wie der Jumbo-Döner. Ist ja auch so ein. Also ich werde von einem Döner nicht satt. Und dann bestelle ich mir einen Jumbo-Döner. Der heißt bei mir, bei meiner Imbissbude allerdings, ums Eck, heißt sie tatsächlich. Fetti-Burger. Heißt der Jumbo-Burger, ist Jumbo-Döner XL. Und das traue ich mich dann nicht. Fatty McFatterson. Und habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne einen Jumbo-Döner. Und dann haben sie den Jumbo-Döner XL. Die Belohner sind auch immer noch so. Die wollen, den richtig groß? Sie wollen den Jumbo-Döner XL haben. Das ist ein halbes Fladenbrot. Ja. Genial, den wollte ich nehmen. Aber das ist schon sie klar. Alleine? Oder sie gehört die junge Dame daneben ihn auch dazu? Nee. Nee, das ist sein. Yes. Oh. Und ich glaube auch, dass sie die danach auf Türkisch über mich lustig gemacht haben. Ich weiß nicht, was es heißt. Man weiß es nicht. Wollen wir mal nochmal irgendwann Gäste haben eigentlich? Ja, ich weiß nicht, ob du schon so weit bist, aber früher oder später würde ich gerne. Ich würde gerne mal wieder andere Menschen sehen. Ich würde mit dir noch einen Gast haben, tatsächlich. Sollen wir mal ein bisschen brainstormen oder wollen wir mal die Community nochmal, obwohl da kamen echt furchtbare Vorschläge letzte Mal, ne? Ich fand Donny ganz gut, wir können Donny nochmal einladen. Lass uns Donny nochmal einladen. Aber unter dem Pseudonym. Und wir verraten die Leute nicht, dass Donny ist und nennen ihn dann irgendwie die ganze Zeit. Wir nennen ihn Tom. Ja. Wie fandest du Tom als Super Gast? Supergeil. Das ist super geil. Hat abgeliefert. Ich fand es einen geilen Moment. Ich fand es einen Moment. Man erwartet das. Der Moment nicht. War gut, ja. Man hört zwei Menschen reden und dann, die man schätzen gelernt hat, als für das, was sie machen. Und plötzlich kommt jemand in den Raum und die beiden schaffen es meisterhaft, wie ich finde, den einzubinden in das Gespräch. Ja. Und gar nicht irgendwie künstlich das Gespräch mit ihm aufrechtzuerhalten. Überhaupt nicht. Und es im Nachhinein rauszuschneiden, sowas. Genau, ja. Im Nachhinein rauszuschneiden und danach aber nochmal drüber zu reden. Ja, und obwohl die Geschichte gar nicht drin vorkommt. Ja. Und das dann nochmal von der vorletzten Folge nochmal einbauen, um ein bisschen klar zu kommen. Aber das ist es ist sau windig, ne? Es ist extrem windig dafür, dass wir in einem Tonstudio sind. Es ist ungewöhnlich windig. Und der Flug war auch extrem ruppig. Und die, nee, und es war wirklich so, dass der Pilot wirklich auch vorgewarnt hat, dass die Landung echt saumäßig gefährlich wird. Das war nicht sein Wortlaut. Wort für Wort. Ey, Leute. Wow, ich weiß nicht, es nicht. Hier blinkt alles. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Gerade ist der Scheibenwischer angegangen, Leute. Ich kann Jeff, nichts, was ist das? Alter. Was ist das Rote What da? What the fuck ist nein, das denn? Nein. Das ist genau das Schönste. Ich war ja in der Schule im Kochkurs. Oh Gott, ey. Ja, tatsächlich. How to start stories. How to lower expectations to a minimum and still disappoint. For Dummies, Episode 1 of 20. Und tatsächlich, ich war so schlecht in diesem Kochkurs, dass ich dreimal den Anfängerkurs machen müsste, weil alle dann immer so, ja, und jetzt machen wir, jetzt könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr asiatisches Kochen, Hausmannskost oder wollt ihr irgendwie nochmal Fisch oder was Besonderes, halt, da gab es dann so weitere Advanced-Kurse. Und Florentin, du kannst ja vielleicht wieder in den Anfängerkurs kommen. Du machst erstmal wieder Rührei. Bleib dabei. Hast du da gelernt? Machst du das heute noch, was du da gelernt hast? Tatsächlich, ich kann ja nur zwei Sachen kochen. Spaghetti Carbonara und Biskuitrolle. Und die kann ich aber wie ein junger Gott großartig. Und manchmal machst du auch beides gleichzeitig. Ja, genau, tatsächlich. Oder machst du Spaghetti Carbonara in Form einer Biskuitrolle? In die Fladenrolle, ja, als Füllung. Ist auch nicht schlecht, tatsächlich. Mit Biskuit kann man wahnsinnig viel machen. Die Leute denken immer, oh, Biskuit ist so Ich weiß gar nicht genau, was das ist eigentlich. Rollen. Biskuit ist sehr viel Rollen. Ja, eine Rolle halt. Sehr viel Hass. Was? Hast du gesagt? Was ist Biskuit? Sehr viel? Sehr viel Hass. Ich war's. Tränen und Rache ist in Biskuit. Ja. Mit Hass. Ja, tatsächlich. Erschaffen. Nee, viel Ei. Aufgeschlagenes Eiweiß, aufgeschlagenes Eigelb und dann unterheben. Das ist ganz wichtig, dass es nicht einfach nur verrührt wird, sondern unterheben, wo mir bis jetzt noch niemand den Unterschied erklären kann. You got me at unterheben. Cool, man lernt neue Wörter auch dazu. Auf jeden Fall tatsächlich hieß es dann irgendwann mal, wir haben jetzt bald die Philologenkonferenz in der Schule. Und da hatten wir uns überlegt, dass vielleicht der Kochkurs, dass wir so kleine Spaghetti Carbonara oder Biskuitrollen. Und mit Kamera Zoom, letzte Reihe hinten links, Snickers im Mund, steht langsam auf. Ich came to the wrong lizard, motherfucker. Also ich habe Zeit. Ich habe noch nichts vor. Dieses Zoom auf Florentin, kann ich aufs Klo? Er will was ganz anderes, er hat gar nicht mitbekommen, worum es geht. Ja. Dann sollten wir so Häppchen vorbereiten. Und dann haben halt die letzte Reihe, die Idioten, wieder, ja, scheiß drauf, warum nicht, haben das halt gemacht. Und dann hatten wir, da waren wir tatsächlich in so einem Klassenzimmer neben dem großen Konferenzraum der Lehrer, wo dann halt irgendwie von der Landesregierung dann halt irgendwie so Kultusleute kamen und sich besprochen haben zu irgendeinem Scheiß. Und wir sollten das über halt... Über dich. Krisengespräch. Genau. Was ist los mit ihm? Und dann sollten ganz, wir da halt so... Also Bayern riecht nach Biskuitrollen, wir wissen nicht, was man... Dann sollten wir halt so Häppchen vorbereiten und dann halt so in großen Tabletts dann in den Pausen dahin und dann durch die Reihen laufen. Auch mit, so einem Hut oder so? Auch so Koch-Style? Nee, gar nicht. Einfach, wir waren im Schüleroutfit. Schüleroutfit, ja. Also aber auf wenigstens so Motto-Shirts irgendwie? Null, gar nicht. Cook me like you do oder weiß ich nicht, jetzt irgendwie sowas. Ja. The Cook of Silence. Mein, ja. Tim Cook, kennt ihr noch nicht, aber wird mein Wortgag sein. The Cooks. She's got the cook. Und auf jeden Fall waren wir natürlich einfach freche Typen und wir hatten uns dann überlegt, dass wir in diese Häppchen auch Nieten einbauen. Also, dass wir so ein ganzes Blech von Häppchen machen und eins ist eine Niete, ja. Also, da ist dann irgendwie halt einfach was Falsches drin. Du hast dann halt zum Beispiel irgendwie so... Stein, ja, du hattest dann... So Giancarlo-Kapsel, einfach aus Gag. Ja, du hast dann so Cherry-Tomaten und da hast du dann Frischkäse reingetan und in einen haben wir halt nicht Frischkäse, sondern halt dann Mayonnaise reingetan oder halt irgend sowas, was noch einigermaßen geht, aber halt so ein bisschen Falsches. Und bei manchen Sachen war es auch noch härter und so. Das ist geil. So Punk. Ja. Es geht auch noch, aber es ist ein bisschen falsch. Das ist so, ja, genau. Das ist so die Gag-Ebene damals. Genau. Ja, nicht ins Extreme. Heute weißt du, man muss ins Extreme gehen. Ja, ja. Immer mal ist so ein bisschen falsch. Nee, damit wir auch keine Probleme kriegen. So ein bisschen Verwirrung stiften. Ich glaube, ein paar haben wir auch komplett mit Butter gefüllt und so. Was war dein Ziel? Wir sorgen für einen verwirrten Blick an dem Abend. Genau. Der aber auch nicht so verwirrt ist, dass er irgendwie mit Leuten spricht, sondern einfach nur, er guckt einfach nur hoch. Nee, die Idee war, dass einer sagt so, oh, das schmeckt ja ein bisschen komisch. Und dann alle so, nee, schmeckt wunderbar. Und, ja gut. Dann muss es oder dem einen schmeckt es und alle anderen hassen es. Das wäre geil. Ja, auch gut. Und dann haben wir halt einfach so ein paar Nieten eingebaut und haben uns halt kaputt gelacht die ganze Zeit. Und dann haben wir auch immer so von wegen, und dann haben wir halt nicht gemerkt, dadurch, dass es halt Sommer war. Nachher, weil so ein großes X drauf war und die selbst und dass wir waren halt im Klassenzimmer direkt neben diesem Konferenzraum. Ah, okay. Und die Fenster waren alle offen, weil es halt Sommer war. Ja. Und wir hatten halt immer so, Iwe, oh nee, oh Alter, boah. Ey, wenn du das isst, kriegst du einen Euro. Was halt die ganze Zeit und dann irgendwann. Ja, und hier ist unser Kochkurs, der hat sich ein bisschen was überlegt, kleine Häppchen für die Pause von euch und dann kommen da so drei debil grinsende Idioten durch die Tür und so, ja, nehmt euch was und alle so, nee, danke, ist so schon okay. Der schlechteste Prank der Welt. Oh Gott, das war auch, da haben wir zu spät gemerkt, aber das war auch so ein bisschen... Aber gar nicht schlecht. Mhm. So, oh, ach, bitte bewusst keinen guten Gag machen, sondern so ein bisschen falsch. Ja, das ist die hohe welche Schule. Dinge ja. Welche Dinge in deinem Leben machst du so ein bisschen falsch? Ich glaube, ich trinke ein bisschen zu wenig. Also, ich glaube, ich koche ein bisschen zu viel. Das ist so krass. Ich trinke ein bisschen zu wenig Flüssigkeit einfach. Ich nehme, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Ich habe nämlich gelesen, wenn man zu viel Wasser trinkt, kann man sterben. Mhm. Also wenn du zu wenig trinkst, stirbst du. Wenn du zu viel trinkst, stirbst du. Wir leben in einem kontinuierlichen Kampf gegen den Tod. Gegen das Wasser. Ist dir das klar? Gegen das Wasser. Ja. Wo wir denken, das ist doch das Coolste so hier auf dem Planeten, was uns am Leben hält. Mhm. Nee, wir leben in so einer, also wir sind quasi wie so ein Pendel, was so auf zwei verschiedene Pole zurast. Ja. Das ganze gruselig? Leben ist doch ein ewiges Hin und Her zwischen zu warm und zu kalt eigentlich. Ja, eigentlich schon. Hattest du schon mal so richtig das Gefühl so, ja, jetzt ist richtig gute Temperatur gerade? Oder ist es immer ein bisschen zu kalt und ein bisschen zu warm? Mhm. Wie ist es jetzt gerade im Moment? Es ist ein bisschen zu kalt. Mir ist auch gerade ein Hauch zu kalt. Nicht so, dass ich mich beschweren würde oder was zu kalt würde. Oder zu warm? Wie bitte? Findest du es cooler, wenn es zu kalt oder zu warm zu ist? Zu kalt. Ich bin absolut kalter Typ. Deswegen fühle ich mich gerade echt wohl hier in diesem Raum. Ja. Ist ein bisschen zu kalt, schau. Also nicht so kalt, dass ich was ändern würde an der Situation, aber ich, wenn ich es benennen müsste, ich glaube, schreibt doch mal einfach in die Kommentare. Ist euch momentan ein bisschen zu kalt oder ein bisschen zu warm? Oder habt ihr schon aber mal wirklich so... Aber schreibt es nur unter diese Folge. Ich habe keinen Bock, in 10 Folgen noch diesen Gag irgendwann mal unter den Folgen zu lesen. Nee, aber ich glaube, man fühlt sich nie wirklich komplett wohl. Ich glaube, in dem Moment, ich glaube, das ist ja so diese buddhistische Weisheit, ne? In dem Moment, in dem du die Erlösung erreichst, verschwindest du. So, dann wirst du zum Geistwesen und sowas. Was hier im Umkehrschluss heißt, alle Menschen, die existieren, sind immer in gewisser Weise in Unbalance so ein bisschen. Da ist irgendwas falsch. Also beim Super Bowl, als die ganzen Burger reinkamen, auch manchmal waren Leute verschwunden einfach. einfach die Erlösung. So, Bodhisattva. Einfach alle weg. Plötzlich waren einfach Leute weg. Ja. Die haben voll erfüllt einfach. Es war perfekt, das Klima war perfekt, die Burger waren perfekt. Eigentlich ist ja alles gut bei uns. Ich meine, wir leben in einem Land, was gut Geld hat. Wir haben einen Job, der einigermaßen das ist, was wir wollen. Und im Prinzip geht es uns so gut, dass wir, glaube ich, Dinge einfach erfinden, damit es uns nicht ganz perfekt geht. Ja. Weil sonst laufen wir rum in der perfekten Welt, wo andauernd Burger reingebracht werden und wir wissen nicht genau, was wir machen sollen. Auch diese ganze Flüchtlingsnummer, ne, ist ja auch so, jetzt war es halt ein bisschen langweilig. Komm, lass uns die doch reinholen. Ja. Aber auch da habe ich mir gedacht, mit dieser ganzen Flüchtlingsdebatte, seit wann, also ne, da, diese ganze besorgte Bürgerbewegung. Tropical Island? Warum nicht? Tropical Island, Tropical Island, Tropical Island, Tropical Island, Refugees welcome, Fragezeichen oder Karibik. Aber was mir tatsächlich auch gefallen ist, also diese besorgte Bürger, AfD, Nazi Leute, die ja schon so scheiße sind, die gehen auf die Straße und sagen, wir haben Angst. Wir sind ja nur besorgte Bürger, wir haben Angst vor den Flüchtlingen. Und es ist ein bisschen zu warm. Seit wann sind Leute stolz darauf, dass sie Angst haben? Als ich klein war und man gesagt hat, ich habe Angst, dann hieß es, du hast Angst, fick dich, du hast Angst. Und heute gehen Leute auf die Straße und sagen, wir haben ja nur Angst und so. Und man sagt, hallo, ihr habt Angst vor Flüchtlingen? Wir sind stolz, sagen zu dürfen, dass wir Angst haben. Was geht denn eigentlich mit euch ab? Die Flüchtlinge sind zu größtenteils nicht giftig. Wenn sind schlecht ausgestattet. Wenn die sich alle als Zombies verkleidet hätten oder so. Sowas. Das würde ich verstehen, so Halloween. Und warum sind die stolz darauf, Angst zu haben? Sind sie stolz darauf? Ja, das ist immer so Hauptsache. Ja, wir haben ja nur Angst. Dass er, ja, fickt euch. Ich hab Angst vor Flüchtlingen. Ich hab echt ein bisschen Angst. Also, ohne Scheiß, die AfD ist jetzt bei 13%, kann man sagen. 13%, Alter. Ich hab 13% gelesen. Topical Island ist nicht unsere Rubrik, glaube ich. Nee, aber lass mal die Karibik-Musik wieder abmachen. Aber, stimmt, läuft ja dann immer. Ja, ja. Aber, ich mach mir echt ohne Scheiß ein bisschen Sorgen, so. Mhm. Weil, wie hat das denn damals so angefangen, im Dritten Reich? Da fing doch auch irgendwann die Mitte an, so komisch rechts zu werden. Und ich glaube, wir leben ja auch noch in der Blase. Also wir leben ja um Leuten umgeben, die alle vernünftig Bildung haben, vernünftige Leute sind und so, würde ich mal behaupten, und die richtige Meinung haben. Aber außerhalb dieser Blase ist es vielleicht noch krasser. Und wenn ich jetzt schon Angst habe, obwohl ich in meiner Blase lebe, dann haben wir echt ein Problem. Und dann sollten wir einfach auswandern. Hawaii. Was tun? Aber ich weiß nicht, ja, mach doch was. Ja, aber jetzt, genau, und da hat Tropical Island bei uns auch. Wir schneiden was an, dann sollte was kommen, um zu unterfüttern, aber das kommt nicht mehr. Nee. Tropical Island, Tropical Island, Tropical Island, Tropical Island. Single Ladies, all the single Ladies. Apropos Super Bowl, Beyoncé hat die Halftime Show unter anderem mitgemacht. Ja, mit Coldplay, ne? Und ich habe echt gehofft, dass sie Single Ladies singt. Hat sie nicht. Ich gucke mir das heute an nochmal. Ich finde es aber nicht so spannend, dass ich da jetzt mitfiebern würde. Also wette ich mal. Und dann habe ich Wetten abgeschlossen. Wirklich so richtig? Sportwetten, ja. Nicht ganz Sportwetten, weil es gab, so eine Fun-Section. Und da habe ich hab 4 Euro drauf gewettet, dass Coldplays letzter Song Viva La Vida ist. Ah. Und es war erster Song. Also es ist komplett daneben. Und ich war so richtig sauer auf Coldplay. Und ein Kumpel von mir hat, wusste ich gar nicht, darauf gewettet, dass irgendwie so ein neuer Song von denen der erste Song ist. Das heißt, Coldplay hat unsere beiden Wünsche innerhalb von einem Takt Musik einfach komplett zerstört. Wir waren beide so sauer. Und das finde ich geil. Die wollen Musik machen, die wollen Leute unterhalten. Das ist die Halftime-Show, die ist großartig mit viel Pyro. Und die Leute immer so. Nur den. Nein! Mann, fuck you! Ich dachte die ganze Zeit, meine Hypothek! Keine Streicher. Nein, Mann, Haus! Das Saxophon! Nein! Ist das ein Cis? Ist das Nein, meine Kinder. Aber ich glaube, da hast du es doch echt geschafft, oder? Wenn du so groß bist, dass Leute auf solchen so einen Scheiß wetten, wo ich mir auch immer denke, warum geht nicht Chris Martin einfach hin? So, letzter Song, wie will er wieder? Ja, Eine Million, machen wir. Wette ich mit dir, ja, ja, dass wir das spielen. Aber du darfst halt nicht wetten, wenn du da... Ja, dann macht's halt seine aber, Oma. Ja, ja. So, dann schickt er halt eine SMS, weil die fucking NSA dann diese eine SMS rauskriegt. Ja, oder der die Setlist halt sieht vorher, ja, weil er die ausdrucken muss. So ein Praktikant. Ja. Warum sind Praktikanten nicht Millionäre? Weil Praktikanten einfach dumm sind, ne? Das ist das Problem. Also war ganz cool. So hat dann die Halftime-Show komplett zerstört für mich, weil ich die ganze Zeit so geweint wütend da saß. Ja. Oh, gib mir noch einen Burger, Frau. Dann habe ich noch einen Burger genommen von dem Tablett. Aber das war schon ganz geil. Und ich habe auch noch so Sportwetten abgeschlossen, so in der dritten, im dritten Viertel fallen die meisten Punkte und so. Mhm. Und ich habe 4 Wetten abgeschlossen und 4-mal habe ich exakt daneben gelegen. Aber genau, es war nicht einmal knapp, es war immer komplett daneben. Ja. Und im Endeffekt habe ich jetzt 10 Euro verloren. Ist nicht viel, aber ich bin trotzdem ein bisschen sauer. Ja, ich hatte meine Phase, ich habe mal Lotto gespielt. Echt? Tatsächlich vor 2 Monaten erst. Weil ich hatte eine Phase, wo ich so viel Glück hatte, wo mir im Alltag so viele Dinge passiert sind, wo ich Glück hatte, wo ich mir dachte, jetzt muss ich was draus machen, jetzt muss was passieren. Das ist gerade wie ein Film, ja, wo der Held gerade merkt, also man könnte sich einen Film vorstellen, so ein normaler Typ lebt sein Leben und merkt, dass er plötzlich extrem viel Glück hat. Ja. Ich würde es dann so weiterspinnen, so er merkt, dass es irgendwie ein Fehler in der Matrix ist und die Realität gar nicht echt ist und irgendwie solche Sachen und sich Dinge wiederholen, die eigentlich sich nicht wiederholen dürfen. Die Wahl zwischen einer blauen Pille und einer roten Pille. Genau, oder so, ja, sowas in der Richtung, da bricht irgendwie die Realität zusammen und er klettert dann aus so einem Riss in eine andere Dimension. Dann fährt die Realität in einen Eisberg. Genau, aber da zum Beispiel der Anfang, also Actbreak könnte da sein, er spielt Lotto und er merkt, er gewinnt jedes Mal. So. Und dann kann er da erstmal total. Aber das ist auch cool, ausnutzen, wie andere Leute darauf reagieren, wenn einer die ganze Zeit gewinnt, wenn einer die ganze Zeit im Lotto gewinnt. Ja, genau. Es wäre interessant, weil da würde alles zusammenbringen. Und er würde immer so weiter ausnutzen, dass er Glück hat und dann kommt ja so der Punkt, so dann gewinnt der Held erst ganz viel, aber dann muss er dafür zahlen, dass dann wegen ihm die Realität zusammenbricht, mhm, und die Matrix kaputt geht, weil alle Leute merken, okay, hier stimmt was nicht. So, und da habe ich Lotto gespielt, tatsächlich, weil mir einfach Dinge passiert sind, die so nicht weil deine Drehbuchidee nicht mehr von der Realität trennen konntest. Ja, das ist so in so einer Scheinwelt. Genau, und dann habe ich so einen Roboter kennengelernt, in den habe ich mich verliebt tatsächlich, der wurde aber wieder zerstört, ja, und in der nevadischen Wüste vergraben. Dann musste ich nach Nevada und ja, den Rest, glaube ich, könnt ihr alle Folge 31 nachhören. Der Rest ist Geschichte. So, nee, und ja, da tatsächlich hatte ich extrem viel Glück und da dachte ich mir, scheiße, ich muss jetzt aussitzen, habe Lotto gespielt, komplett verloren natürlich, ja, habe aber jetzt tatsächlich noch 10 Euro Guthaben, weil ich glaube, man musste 20 Euro Guthaben, weiß ich nicht, und einmal kostet 10, ich habe noch was. Und dann, wenn ich mal irgendwie dann wieder Glück habe, wenn mir viele gute Dinge passieren und viele gute Zufälle, dann spiele ich nochmal Lotto. Da muss sein. Obwohl die Frage, das ist ja auch diese. Ich glaube auch, Gott ist nicht so ein Typ, der sagt, also du hast ganz viel Glück. Oh, er merkt, dass er ganz viel Glück hat. Jetzt spielt er Lotto. Na. Na, so leicht machen wir es dann doch nicht. Gott ist wie eine Bank. Er merkt, dass, also er kriegt mehr als du. Also, und das System Gott würde zusammenbrechen. The Gospel by Stefan Titze. Gott ist wie eine Bank. Er nimmt immer mehr als du. Okay. Gott nimmt mehr, als er bekommt. Amen. Aber es ist ja tatsächlich wie dieses Kopf oder Zahl, wie diese Zufallswahrscheinlichkeiten, ne? Da kannst du auch drauf wetten. Der. Aber. Der. Nee, die Frage ist, wenn du an einem Tag viel Glück hast, hast du dann am nächsten Tag mehr Glück, weniger Glück oder gleich viel Glück? Es ist ja genauso, wie wenn du eine Münze wirfst und es ist Kopf und du wirfst nochmal, ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass du Kopf hast oder noch oder Zahl? Es ist Roulette, Schwarz-Rot-Prinzip. Und natürlich, es ist immer die Wahrscheinlichkeit ist immer gleich, aber rein intuitiv sagst direkt du, ich habe jetzt schon 3-mal Kopf in Folge geschnippt, jetzt muss doch schon langsam mal wieder Zahl. Deswegen gibt es ja dieses, habe ich schon mal, glaube ich, erzählt, diesen großartigen Logarithmus, du musst einfach nur 1 Euro. Dieses Verdoppelungshack. Genau, also du musst einfach verdoppeln, weil dann, wenn du dann immer mal gewinnst, dann hast du das, dadurch, dass du immer verdoppelt hast, reingeholt, was du davor die ganze Zeit verloren hast. So habe ich auch mal Geld verloren, Online-Casino. Ja, ja. So habe ich mal 10 Euro verloren, ja. Ich glaube, irgendwie 14 Euro. So haben alle Leute ihr Geld verloren, genau, weil irgendwie eine Lüge in die Welt gesetzt hat. Ja. Gott. Aber sogar Einstein, wir hatten heute einen Hörer, der Einstein beleidigt hat, möchte ich an der Stelle mal ganz kurz. Wer denn eigentlich? Du hast nämlich das Podcast-UFO geschrieben. Wie jemand, der Twitter zum ersten Mal benutzt hat. Das ist aber auch, ach fuck, ich wusste es, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und danach auch, hast du nochmal geantwortet, aber 2-mal. Ach scheiße. Egal. Was war fuck, los? Könnte es ja auch du gewinnen. Was war da los? Das war die Online-Reaktion. Damit habe ich ja gar nichts mehr zu tun, tatsächlich. Aber da hat jemand Einstein beleidigt. Und da möchte ich mal ganz kurz eine Lanze für Einstein brechen. Denn Einstein hat gesagt, niemand schlägt Roulette. Das hat Einstein gesagt, echt? Nebenbei bei irgendeinem Kaffee trinken oder so, haben ein Kumpel gesagt am Telefon, so als er hat es immer als Verabschiedung gesagt. So. Oder er hat einfach... Aber mach's gut, ne? Und niemand schlägt Roulette, ne? Ciao! Ja, oder er hat es bei Scrabble irgendwie gelegt, die drei Wörter. Niemand schlägt er stand in seinem Glückskeks. Und Roulette, yeah, 87! Und irgendwer stand daneben, hat es mitgeschrieben oder auch so. Stell dir vor, es wäre wirklich 87 Punkte. Jemand würde es nachrechnen, dass es genau 87 Punkte sind und dich nach posthum zu einem Genie erklären. Postmortem. Klüger als... Ja. Posthum? Postmortem. Was ist posthum? Postum ist, glaube ich, einfach danach, oder nicht? Also fort oder sowas. Ach so. Und Postmortem ist nach dem, ja, ich meinte ja auch Postum. Es wäre auch cool, wenn jemand mal alle unsere Anfangsbuchstaben zusammennehme und da kommt irgendwie raus, irgendwie Gästeliste Geisterbahn ist auch ein okayer Podcast. So eine, ja, ich glaube, wir benutzen zu wenig Umlaute. Ja. Gästeliste Geisterbahn, ja. Okay, alles klar, wow. Gut, die Grammatikredaktion wieder versagt an der Stelle. Nee, aber Sprache ist was Tolles. Ne? Also, man überlegt sich ja oft, wie die Welt für Leute aussieht, die eine andere Sprache denken. Mega interessant. Ich habe darüber nachgedacht. Danke. Das ganze Woche. Sorry, wenn du jetzt nee, irgendwie. Bitte. Das ist eine geile Anekdote oder hast du einfach. Nein, mach nur. Ich habe über die Teletubbies nachgedacht. Die Teletubbies sind echt, ich glaube, die sind krass unterschätzt. Also die eine Theorie ist, dass es einfach Pädagogen waren, die überlegt haben, okay, wie bringen wir. Das sieht ja so ganz anders aus als alles, was man kennt. Und Erwachsene mögen das auch nicht, weil das komplett anders ist als alles, was man erwartet für Kinder. Weil es halt komplett auf sie geht und komplett, wie sie spricht, wie die Kinder. Und es die ganze Zeit. Es wirkt halt, als hätten Pädagogen sich zusammengesetzt und nur für Kinder eine Sendung gemacht, auch mit der Wiederholung mit der Babysonne und so. Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Also es sind nicht einfach nur Pädagogen, die sich überlegt haben, gut, und das macht Sinn, wenn wir es nochmal wiederholen. Sondern ich glaube, das ist schon, man hat doch, wenn man was machen würde, okay, würde man schon einen Plan dahinter stecken. Die Sonne. Die Stefan Titzes Nein-Gag-Theorie der Woche, so, bitte. Die Sonne, echt jetzt? Fahr fort. Ehrlich jetzt? Fahr fort. Die Sonne oben, so als eine Art Gottheit, so die für Kinder steht, für alle Kinder, die unterhalten werden wollen einfach. Ja. Und dann leben die in ihrer komischen, surrealen Gartenwelt, leben dann diese vier Dinger. Aber ganz kurz nochmal, also die Teletubbies hatten ja Fernseher im Bauch, ne? Ja. Oder auf dem Bauch. Das ist aber, nur alles random. Aber da liefen auch manchmal dann Sachen in ja, den Bauch. Ja, und boring, oder? Sachen halt einfach. Aber so Einsendungen von den Zuschauern, ne? Oder? Ja, glaub schon. Sowas, ne? Ich find das so gruselig, weil die reden ja auch nicht richtig miteinander. Ja. Ich glaube, das ist so ein Sozialexperiment. Die haben vier Aliens-Wesen so aufwachsen lassen. Ja. Ohne Sprache. Also entwickeln. Ja, nur Fernseher. Hat man mal Menschen in einen Raum. Also vier Menschen einfach aufwachsen lassen zusammen, abgeschnitten. Ich glaube, es gab mal ein Experiment von so einem Kind, das in so einer Tonne aufgewachsen ist. Aber das komplett durchgedreht und ist dann auch gestorben, ja. Du, glaube ich. Nee, entwickeln Kinder dann, wenn angenommen zwei Kinder wachsen in einem Raum auf, entwickeln die eine Sprache? Ist eine interessante Frage. Weiß ich nicht. Die können jetzt, glaube ich, nur theoretisch beantworten. Das ist so ein Sozialexperiment, halt, weil die kriegen ja nur Tabby Toast und Tabby Pudding. Aber nur zu speziellen Zeiten. Und ab und zu kommen diese komischen Rohre aus dem Boden gefahren und sagen denen, was sie machen sollen. Die leben in einer ganz absurden ganz Welt. Ganz seltsame Welt, ne? Also das sind wahrscheinlich alles Metaphern für irgendwas, ne? Ja, für so eine. Ich glaube, das sind einfach Geiseln. So Unterhaltungssklaven. Ja. Aber ich finde es echt gruselig, wenn man darüber nachdenkt, dass da mehr dahinter steckt, als nur dieses für Kinder gemacht. Ja, du, ich sag mal so, wenn die AfD jetzt die Macht übernimmt und halt irgendwie neue Konzentrationslager baut und sowas, dann könnten medizinische Ideen wie diese einfach umgesetzt werden. Würdest du flüchten, wenn das passieren würde? Nein. Aus der Welt? Aus Deutschland? Nein, ich würde widerstandskämpfen. Ich würde hier einen auf Anne Frank machen und die 10 Jahre im Dachboden leben. Dann du gehst mal gucken, was sie da noch machen. Ne? Du gehst auch trainieren jetzt, ne? Ich trainiere für den Ernstfall. Gehst du deswegen ja trainieren? Ich trainiere für den Ernstfall, falls die AfD die Macht übernimmt, dass ich den Reichstag stürme. Falls dann AfD mal bevor steht, mit so einem Schlag. Ja, hau ich um. Hau ich klein. Den klatsch mal zusammen, oder? Dafür stemmst du? Wie viel stemmst du jetzt? So? Ich stemme überhaupt nichts. Gar nichts. Aber, nee, tatsächlich, weil ich habe letztens so eine Doku über Auschwitz gesehen. Gibt es halt eine gute Doku nur über Auschwitz. 10-teilige Doku auf Netflix, wo er auch dann dieser Wissenschaftler, hier Mendel. Nee, warte. Schneid es kurz raus, meine Denkpause, weil mir einfällt, wie der heißt. Mann, fuck. Ohne Scheiß, wenn wir alle unsere Denkpausen mal rausschneiden würden, ne? Dann würden wir so auf Zack. Dann wären wir auch Zack, wären wir da. Wie heißt nochmal der Satz? Es gibt kein schlechtes Bier nicht, weil auch jeder Bierbrauer versucht, ein gutes Bier zu brauen. Es gibt kein schlechtes Bier nicht. Ein bisschen weniger ukrainisch, aber ansonsten war es schon ganz gut. Es gibt kein schlechtes Bier nicht. Mengele. Ja. Ich sag euch, es gibt kein schlechtes Bier nicht. Na, weil da jeder Bierbrauer versucht, Gürzbier zum Brauen. Aber warum rollst du das R dabei nicht jetzt so? Weil also meine Bayern-Imitation rollt ein R. Ja, aber nicht bei jedem R. Also du hast ja tatsächlich beim Bayerischen tatsächlich einen Sonderfall. Du hast ja das linguale R. Du hast ja das Zungen-R. Du kannst ja das R auf zwei Arten sprechen. Du hast das gutturale R, das du sozusagen hinten im Hals sprichst. Das Reibe-R. Genau, und dann das linguale R mit der Zunge. Rrr. Ja, das hast du im Deutschen so gut wie gar nicht. Das hast du zum Beispiel mit dem türkischen Akzent hast du das. Ja, die benutzen das Zungen-R. Döner. Nee, dann sowas wie Dürüm. Dürüm. Alter, also es ist im arabischen Raum, glaube ich, hast du das und sowas in der Richtung. Adwa Akbar. Nee, das ist echt so. Alter, ey, was willst du? Sowas. Aber da ist kein R drin, weißt du, das ist problematisch. Aber lass uns den gesamten Teil einfach nochmal rausschneiden. Aber, und im Bayerischen hast du tatsächlich, als glaube ich einziger Dialekt Deutschlands, hast du das Zungen-R drin. Zum Beispiel bei Christi. Christi. Hast du das Zungen-R? Das ist kein Christi, sondern Christi. Christi. Hast du vorne bei der Zunge. Ein bisschen falsch. Christi. Christi. Christiana. Christi. Da hast du das Zungen-R vorne mit drin. Und das ist ganz abgefahren, weil das hast du, glaube ich, kein... Senora. Nee, Senora, ja genau, da hast du es zum Beispiel drin. Ja. Paella. Überall. Ja. Jedem Wort. Genau. Ja, aber Senora. Das ist interessant. Weil man kann es einfach nicht gut nachmachen. Aber das hast du auch nicht immer. Und also, ja, das ist ein bisschen weird. Ich habe mal auch so einen Hardcore-Bayer getroffen, der hat dann zum Beispiel Chor gesagt. Also Chor. Hat er dann immer das R so krass betont. Ja, aber das ist kein Dialekt, das ist einfach falsch. Das ist einfach falsch. Der hat auch einen Schlaganfall tatsächlich, muss man das so sagen. Das ist einfach falsch. Ja. Genau, und ja, aber du rollst nicht automatisch jedes R im Bayerischen. Ja, genau, das macht natürlich schwierig, die Imitation des Bayern für mich. Macht es fast unmöglich. Selbst für einen großen Imitatoren. Ich finde, du hast das schon ganz gut gemacht. Zurück zu Auschwitz, wo ja dann tatsächlich dieser Dr. Mengele kam und gesagt, Leute, was für eine geile Situation gerade, die bringen hier Leute um, super gut, schalte ich mich mit ein und mache halt Experimente an Menschen, was man halt davor nicht machen konnte, jetzt geht das plötzlich, jetzt kann man das machen. Sondern es ist im ganzen wissenschaftlichen Trieb zu sagen, jetzt ist halt gerade die Zeit, wo man sowas machen kann, jetzt lass es einfach mal klar, natürlich ist es alles nicht so cool, aber lass es jetzt einfach mal 3 Jahre lang so alle Experimente mit Menschen machen, dann können wir das auch lassen, dann kommen wieder hier, kommen die anderen so, aber lass es einfach mal durchziehen. Ah, das ist aber, was haben die denn gemacht? Der hat dann zum Beispiel, der hatte Zwillinge und hat dann immer das Problem, an Zwillingen kannst du ja gut Sachen testen, weil du, wenn du dem einen eine Medizin gibst und dem anderen nicht, hast du halt immer so einen Vergleichswert, weil die halt genau gleich sind. Das Problem ist nur, dass wenn du willst die möglichst ja auch eine Autopsie unterziehen. Das heißt, du willst sie untersuchen, wenn die tot sind. Das geht aber nicht, weil unter normalen Umständen Zwillinge nicht gleichzeitig sterben. Kill them. Allerdings, im KZ sind die Regeln anders. Da kannst du so einem Kind so ein Medizin geben, mega makaber eigentlich. Und dann, wenn es stirbt, kannst du sagen, ist tot, lass das andere schnell auch umbringen und dann beide eine Autopsie durchführen. Dann können wir nämlich an der Leiche genau feststellen, wie diese Mittel gewirkt haben und die Unterschiede herausfinden. Weil da hast du die Möglichkeit, Leute aktiv umzubringen. Aber das ist Konzentrationslagern. Was haben die noch gemacht? Also ich meine, die haben all möglichen Scheiß gemacht. Die hätten schon interessante Sachen machen können. Also, das ging jetzt nicht makaber total, aber... Ja, die haben auch so großen halt so lauter sadistischen Scheiß gemacht und halt so Waffen getestet und so ein Kram. Warum haben sie gar nicht geklont? Ja, weil das, glaube ich... Oder Sex im Weltall oder sowas. Ja, klar, natürlich. Ja, oder 3 Köpfe oder sowas. Klar, hätte man alles machen können. Tatsächlich. Aber Nazis sind auch wahnsinnig dämlich einfach, muss man mal ganz ehrlich sagen. Die sind einfach schon ziemlich dumm. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die machen nicht das Beste aus ihren. So, die Grundlage ist schon okay, aber dann einfach nicht weitergedacht. So, Brainstorming ist zu früh abgebrochen. Oder 3 Schritte zu viel in die richtige Richtung. Kann auch sein. Ja, nochmal einen Schritt zurück. So, Leute, wäre doch auch gut, wenn so Hitler picture. Gesagt hat, so, klar, Juden nicht so geil, aber KZ war ein bisschen zu krass. Oder lass es da nochmal einen Schritt zurückgehen. Sorry. So, lass da mal gucken. Aber tatsächlich, Mengele hat viel an Zwillingen gearbeitet, tatsächlich. Hat alle Zwillinge zusammengesammelt und dann gesagt, so, Leute, auf geht's. Ja, ein bisschen makaber tatsächlich. Das ist so ein Moment, wo ich im Nachhinein nicht weiß, ob wir den rausschneiden sollten oder nicht. Der Scherenmoment, ich würde es gerne als Scherenphänomen bezeichnen. Dieses auf der Kippe, dieses je nachdem, wie wir das jetzt noch weiterhin besprechen, lassen wir es kommentiert, unkommentiert. Kann es drüber sein oder kann es okay sein? Es ist wie im Jazz. Man weiß nicht, was kommt. Ein guter Freund von mir, der gleichzeitig Jazzmusiker ist, mit dem ich lange Jahre tatsächlich Musik gemacht habe, hat mir mal gesagt, weißt du, im Jazz ist es so, eine falsche Note wird erst dann falsch, wenn die nächste Note auch falsch ist. Wenn die nächste Note auch ein Fehler ist. Du kannst immer einen Fehler dadurch retten, dass du anders nach dem Fehler weiterspielst und sozusagen dadurch eine neue Melodie erzeugst, einen neuen Rhythmus, eine neue Situation und dadurch machst du den Fehler wieder weg. Verstehst du? Nicht so richtig. Also man kann ja einfach, ich glaube, es ist einfach, wenn du Fehler selbstbewusst stehen lässt. Ja, aber wenn du ihn stehen lässt, dann ist es ja als Fehler, kommt es ja raus. Wenn du halt zum Beispiel, du spielst dreimal das Gleiche und beim zweiten Mal ist es falsch. Dann weiß jeder, es ist falsch. So Zwölftonmusik, einfach nur, er hat sich direkt beim ersten Ton verspielt, hat dann einfach alles einfach nur random Töne nacheinander gespielt und gesagt, okay, das war der Plan, das war, ich hab mir nicht genau, verspielt, ja, ja. Das war die Idee. Nee, das sollte gar nicht schön steht klingen, auf es sollte Noten. Nur da, alle. Da, genau. Und es ist eine Metapher, mein Gott, es geht nur darum, ja, ja, dass du deine Fehler noch retten kannst, wenn du dann halt nicht sagst, oh scheiße, war ein Fehler, ich gebe auf, sondern halt anders weitermachst. Und ich glaube, in so einer Situation sind wir auch gerade. Die KZ-Auschwitz-Mengele-Geschichte war ein Fehler, aber wenn wir jetzt geschmackvoll weitermachen und du vielleicht irgendwie noch eine romantische Geschichte aus deinem Privatleben erzählst, glaube ich, kommen wir da gut drüber weg. Es ist Karneval. Du isst gerade eine Herzschokolade und ich habe gemerkt, dass sich in deinem Leben einiges verändert hat. Lass uns doch mal ein bisschen Einblick in Stefan Titzes Liebesleben werfen. Was ist da passiert? Wie hast du Karneval erlebt? Gab es da Begegnungen für dich, Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind? Möchte ich eine Gegenfrage stellen? Nee. Du bist als Metbo gegangen, Karneval. Ja. Und gestern keiner hat den Hyperball dabei. Und gestern auf der krassen Karnevalsfeier war Metbo plötzlich weg mit der Anna, die als Pirat gegangen ist. Ja, es waren... War ein verrückter Abend. Es war ein interessantes Rollenspiel tatsächlich zwischen Smetbo und Pirate. Sprechen eine andere Sprache. Ja, ich habe die ganze Nacht nach einem Saftkorn gesucht, einfach damit man so ein bisschen im gleichen Universum ist tatsächlich. Ja. Aber die Piratin ist es geworden tatsächlich. War interessant, da musste man ein bisschen improvisieren. Ich finde es beim Karneval ja nicht gut, dass die Leute, habe ich auch schon mal gesagt, oder dass Leute das nicht durchhalten, einfach ihre Rollen. Ja. Die fallen so schnell raus einfach. Und heute auch der Ghostbusters-Typ, der nach der Poststraße gefragt hat. Zieh's durch. Ja, oder auch. Wenn du heute unter der Brücke pennst. Ganz im Ernst, aber ein Ghostbuster fragt nicht, wo die Poststraße Nein. ist. Nein, und Kylo Ren hat kein blaues Lichtschwert. Weißt du, da stehen Leute und denken sich einfach, was ist denn hier los? Warum verkleidest du dich als eine Star Wars-Figur, wenn du offensichtlich keine Ahnung ja, von Star Wars hast? Der ist auch ein Jerry Seinfeld, glaube ich. Und der Superman trägt auch keinen Anorak. Ja, klar. Frier, gefällig. Ja, genau. So gut. Das hat tatsächlich. Ich wollte sogar, glaube ich, einen Tweet raushauen. Dieses Jahr gehe ich als Anorak einfach, weil im Endeffekt ist. Hast du doch nicht mehr rausgehauen? Letztes Jahr tatsächlich, glaube ich. Aber der kam nicht so gut an. Weil jedes Kostüm ist im Endeffekt Anorak. Ist einfach Mütze, Anorak und dann halt so Spider-Man-Beine. Oh, über Bande. Nicht schlecht. Ich habe eben einen Papierknäuel in Müllermann getroffen. Mhm. Ja. Ich bin müde. Ich würde jetzt gerne schlafen gehen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Dankeschön. Ich freue mich, dass es wieder geklappt hat, dass wir wieder an die richtige Seite gesprochen haben. Werden wir sehen. Das ist auch ein Blöd, dass man das im Nachhinein merkt, dass man Fehler gemacht hat. Aber gut. That's how life works. Florentin. Stefan, vielen Dank Abschluss dafür. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, sie bausen. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Und wir heben ab. Ich heb ab.